Podcast Versuchslabor. Guten Abend zusammen. Nachts ist der Strom billiger. So, was haben wir denn? 1 Uhr. Boah, schon wieder. Jedes Mal dasselbe. Also, die Tage sind einfach zu kurz. Ich komme damit nicht so ganz aus, offensichtlich bei all den Sachen, die ich so mache und machen möchte. Dementsprechend, Nachtschicht. Ja, warum ist er wach? Weil er es kann. Nee, hab natürlich noch ein bisschen hier rumgebastelt mit Musikzeug und dann musste ich noch ein paar Mails beantworten und Planung für Konzerte und für Freitag noch ein bisschen schönes Programm zusammengestellt. Da spielen wir ja im Irish Pub. Jo. Und da ich morgen ja zum Glück Homeoffice machen darf, ist das jetzt auch nicht so wichtig, früh ins Bett zu kommen, weil ich spare ja fast eine ganze, ja, fast anderthalb Stunden dadurch, dass ich nicht ins Büro fahren muss. Das heißt, die Zeit kann ich länger schlafen. Ja, das werde ich dann auch tun morgen. Ja, Homeoffice morgen deswegen, weil sich unser Vermieter schon wieder angemeldet hat. Der möchte nämlich gerne nach dem Rechten sehen, ob wir auch den Waschkeller schön aufgeräumt haben. Ja, ich nenne es mal Kontrolltermin. Ich finde das unmöglich, aber ja, will mich da jetzt auch nicht querstellen und wegen so Zeug jetzt da einen großen Streit vom Zaun brechen. Also ich habe nochmal versucht heute, habe ihm eine Mail geschrieben und habe Fotos dabei gemacht, wie der Waschkeller ausschaut und dass da Platz ist und ihn eigentlich gebeten, ob er sich da nicht nochmal überlegen will, weil der müsste extra von München hier rausfahren, das sind ja auch nochmal lockere 35 Kilometer. Und nur um jetzt hier eben in den Waschkeller reinzugucken und zu sehen, dass da Platz ist, dass die Handwerker kommen können. Naja, muss er wissen. Ja, ich find's irgendwie komisch. Vor allem, ich hatte eigentlich gedacht, dass morgen schon jemand von der Stadt auch gleich mal mitkommt, weil die haben gesagt, sie wollen eigentlich mit so einer kleinen Kamera sich die alten Rohre vorher nochmal angucken, bevor sie die neuen verlegen. Also die alten Rohre bleiben wohl offensichtlich in der Erde drin und da werden dann neue verlegt. Das heißt, die graben mir den Garten auf hier und legen neue Rohre bis ans Haus und dann wohl auch im Haus gibt es dann neue Armaturen. Also da, wo das Wasser ankommt wohl. Ja, neue Zähleruhr, alles pipapo. Ja, dann verstehe ich jetzt nicht ganz, warum jetzt moin da irgendwie der Waschkeller angeguckt werden muss, wenn da keiner von der Stadt oder irgendein Handwerker mitkommt. Aber gut, das soll jetzt mal nicht mein Problem sein an der Stelle. Ich bin da. Wenn er kommt, kommt, da kann er sich den Dreck angucken und dann soll er wieder fahren, dass ich meine Ruhe hab. Ja, so ist das. Der muss immer irgendwie hier rumfuhrwerken. Das hatte ich ja schon mal erzählt mit dem Garten, war das ja ähnlich. Im Sommer, da haben sie auch irgendwie mal ziemlich eigenmächtig einmal zugeschlagen. Ja, aber Mieterschutzbund sagt am besten, wenn es irgendwie noch tragbar ist, nicht groß drüber aufregen, sondern weglächeln, weil alles andere sorgt halt nur für noch mehr Ärger und den willst du irgendwie auch nicht haben. Du willst ja hier eigentlich nur in Ruhe wohnen. Naja. Dementsprechend, ja, warte ich dann mal moin, wann der kommt und ja, kann heute noch ein bisschen länger aufbleiben. Ist ja auch mal ganz schön. Dafür noch kurz auf dem Raucherbalkon vorbeigeschaut. Aber wirklich nur zum Hallo sagen und wieder weg. Und ansonsten schauen wir mal, was das moin wird, ne? Also, ich werde dann berichten, was draus geworden ist. In diesem Sinne für jetzt dann erstmal gute Nacht zusammen. Bis später. So, Mahlzeit. Na, alles gut? Ja, da bin ich nochmal, habe ich ja versprochen. Also, das war das mit dem Vermieter, ne? Jo. Also ehrlich, der ist jetzt wirklich hier angereist, nur um zu schauen, ob der Gulli sauber ist. Kein Handwerker dabei, kein Mann von der Stadt. Seine Frau hat er im Schlepptau gehabt, die ist dann so immer so ein bisschen nörgelig unterwegs. Naja, aber auf jeden Fall jetzt dann so eine halbe Stunde bei mir im Waschkeller um diesen kleinen Gulli rumgestanden und er hat da einen Eimer Wasser nach dem anderen reingeschüttet. Ja, und hat geschaut, ob das gescheit abläuft. Ja, mein, ist natürlich gescheit abgelaufen, weil ich habe das Ding ja extra sauber gemacht. Ich meine, ich würde ja nicht sagen, der ist sauber, wenn er nicht sauber ist, aber ist egal. Scheinbar gilt auch hier, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, genauso war das und genauso hat sich das auch angefühlt, ne? Und ich weiß wirklich nicht, ob das so rechtens ist, was der da macht. Also da so willkürlich irgendwelche Termine festzusetzen, ich bin der Meinung, das darf der eigentlich gar nicht. Aber gut, hatte ich glaube ich jetzt abends schon mal, wo ich hier ein bisschen was aufgenommen habe, gesagt, ich will jetzt nicht unnötig das Feuer noch weiter entfachen, sondern soll er machen und auch dieser Umbau wird irgendwann ein Ende haben und dann ist auch erstmal wieder Ruhe im Schiff. So meine Hoffnung. Ja, also Tatsache ist der nächste Schritt, der da passiert, da kommt dann wirklich mal jemand von der Stadt und die machen einen Test, inwieweit die alten Rohre noch dicht sind. Ja, und das müssen die halt von diesem Gulli aus machen. Ja, und irgendwann mit Kamera wollen sie auch noch durchfahren und schauen. Ja, wieder so ein Thema, wo ich mich nicht auskenne. Ja, muss ich einfach so hinnehmen und schauen, was passiert, wenn sie dann da sind. Ja, auch keine Ahnung, wie lange sowas dauert und wie viel Zeit ich da einplanen muss. Und das sagt mir auch keiner so richtig. Naja. Ich denke, ich muss mal den Bob fragen bei Gelegenheit hier, den Bobson Bob, ob er da mich mal aufschlaut, was die genau machen und wie lange sowas dauert vor allem, weil ich muss das ja auch planen. Ich bin ja jetzt nicht jeden Tag hier zu Hause, sondern ich habe ja auch noch so einen Broterwerb, wo ich dann auch gerne mal so live und in Farbe gesehen werde. Also ich muss da ja auch ab und zu mal hingehen. Kann ja jetzt nicht hier die nächsten Wochen rumsitzen und hoffen, dass irgendwann so ein Handwerker vorbeikommt. Naja, so viel zu dem Thema. Das ist also wirklich so eine never-ending Story. Ja, jetzt bin ich gerade aus einer Telco raus, hier fast 2 Stunden wieder am Telefon gehangen. Und da überlege ich auch jedes Mal, das ist doch auch komisch, oder? Dass die großen Firmen da immer noch mit so ja, mit so Telefonkonferenzen irgendwie, wo du dich einwählen musst über so eine Nummer und dann hast du scheiß Qualität. Die meisten Telefone haben kein Headset. Also meins hier zu Hause hat jetzt keins. Ja, und dann hängst du da doof in der Telefonleitung rum. Ich glaube, ich habe es heute auch vertwittert, während ich da zugehört habe, was die da zu erzählen hatten. Also jede Zockergruppe irgendwo ist technisch besser angebunden, um sich in einem Team zu unterhalten, als wir da in unserem IT-Job. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Naja, wenn wir demnächst dann doch bei der Pott-WG mal unterschlüpfen. Nein, das geht natürlich nicht wegen Security und wenn da einer mithört und bla bla bla. Aber das wäre doch überhaupt kein Problem, so ein Ding selber aufzusetzen. Das müsste doch so eine Firma hinkriegen. Na, notfalls können sie auch irgendwas kaufen, wenn sie nicht unbedingt jetzt da Teamspeak oder so. Da gibt es ja bestimmt auch Sachen im Angebot, die irgendwie auch von der IT-Security da irgendwie abgenommen sind, dass man halt einfach so Telefonkonferenzen über einen Rechner macht, ne? Headset dran oder Mikro dran und fertig. Also ja, also ich ärgere mich jedes Mal, weil ich verstehe dann auch manchmal nicht alles, weil die Leute dann immer so leise vor sich hin nuscheln, ne? Kennt ihr auch, gibt ja immer die so ein paar Spätzle, die irgendwie nicht in der Lage sind, mal wenigstens so ein bisschen Kraft in ihre Stimme reinzupacken, sondern ja, die hecheln immer so im Hintergrund rum. Naja, gut. Egal. Dafür war ich daheim oder bin auch noch daheim und musste nicht ins Büro. Nehmen wir es mal so hin. Aber da, ja, da kann man doch viel, viel bessere Sachen an den Start bringen. Also eine Telefonkonferenz, wählen Sie sich jetzt ein und dann musst du diese Raumnummer eingeben, dann macht es Piep, Wurz und alle Nase lang meldet sich jemand an und ab und dann piept es wieder. Naja, ich weiß nicht. Ich fände das Teamspeak auch so cool für eine Firma. Ich meine, da kannst du notfalls sogar so eine Besprechung, theoretisch, kannst du dir dann Audioprotokoll machen, ne? Drückst die Aufnahmetaste und für die, die mal nicht da waren, den schickst du einfach das Pfeil, dann können die das nachhören. Ich fände das super, aber vielleicht denke ich da auch schief. Vielleicht geht das wieder aus irgendwelchen firmenpolitischen Gründen, die sich mir nicht erschließen, nicht. Dass man sowas so macht. Naja, egal. Jo, ansonsten bin ich jetzt gleich unterwegs mal kurz und werde die Mittagspause nutzen, um ein bisschen was einkaufen zu gehen, weil heute die Tochter Nummer 2 aus dem Skilager wiederkommt und da wollte ich die mit einem schönen Essen überraschen. Und die andere Tochter ist heute ein Löwe, weil die feiern nämlich Fasching in der Schule. Da hat sie ein Löwenkostüm gekriegt und die Mama hat sie geschminkt. Die kann das hier, dieses Kinderschminken da, dass es dann so aussieht wie ein Löwe. Ja, die war schon ganz aufgeregt heute. Bin ich gespannt, was sie erzählen, wenn sie dann nachher alle wiederkommen. Und ich werde dann heute Abend schön Musik machen gehen. Also, ich kann es ja nochmal erwähnen. Wir spielen heute Abend mit den Winehousers. Das ist unsere Coverband-Kapelle. Da spielen wir also hier Rock 70er bis 90er, so von A bis Z. Und wir sind im Irish Pub in München und zwar im Kennedys, das ist beim Sendlinger Tor. Also, falls jemand hier das Ding heute noch anhört und aus dem Raum München oder Umgebung kommt, ja, vorbeischauen und mich anhauen und guten Tag sagen, freue ich mich. Ja, also ich mag immer auch gerne Leute wirklich mal persönlich kennenlernen. Das finde ich immer total spannend. Also, in dem Sinne wünsche ich an dieser Stelle noch ein wunderschönes Wochenende. Allen denen, die morgen schon frei haben, die morgen arbeiten müssen am Samstag, wünsche ich viel Geduld. Und ja, der Sonntag kommt. Ja, ja, ja, bestimmt auch welche, die am Sonntag auch noch arbeiten müssen. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Also, in dem Sinne, passt auf euch auf. Servus, der Klaus.